Wer ist es denn, der Allah ein gutes Darlehen gibt, so wird er es ihm vielfachen, und für ihn wird es trefflichen Lohn geben.